Er machte Hykrion mit dem Kopf ein Zeichen, Atreus Fesseln zu lösen, dann wandte er sich ab und setzte sich wieder. Atreus stand lange Zeit, ohne sich zu bewegen. Dann warf er einen Blick auf Bastian. Er schien etwas sagen zu wollen, aber dann überlegte er es sich anders. Er beugte sich zu Fuchur nieder und flüsterte ihm etwas zu. Der Glücksdrache öffnete die Augen und richtete sich auf. Atreus sprang auf seinen Rücken und Fuchur erhob sich in die Luft. Er flog geradewegs in den immer heller werdenden Morgenhimmel hinein, und obgleich seine Bewegungen schwer und mühsam waren, war er doch in wenigen Augenblicken in der Ferne verschwunden. Bastian stand auf und ging in sein Zelt. Er warf sich auf sein Lager. »Nun hast du wahrhafte Größe erreicht«, sagte leise eine sanfte, verschleierte Stimme. »Nun liegt dir an nichts mehr, und nichts kann dich mehr erreichen.« Bastian setzte sich auf. Es war Xayide, die gesprochen hatte. Sie hockte in der dunkelsten Ecke des Zeltes. »Du?« fragte Bastian. »Wie bist du hereingekommen?« Xayide lächelte. »Für mich, Herr und Meister, gibt es keine Wachen, die mich zurückhalten können. Das könnte nur dein Befehl. Schickst du mich fort?« Nach einer Weile murmelte er, »Es ist mir gleich. Bleib oder geh.« Sie beobachtete ihn lange Zeit unter halb gesenkten Lidern. Dann erkundigte sie sich, »Woran denkst du, Herr und Meister?« Bastian drehte sich von ihr fort und antwortete nicht. Es war Xayide klar, dass sie ihn jetzt auf keinen Fall sich selbst überlassen durfte. Er war nahe dran, ihr zu entgleiten. Sie musste ihn trösten und aufmuntern auf ihre Art. Sie musste ihn dazu bringen, auf dem Weg weiterzugehen, den sie für ihn vorgesehen hatte und für sich selbst. Und diesmal würde die Sache nicht mit einem Zaubergeschenk oder einem einfachen Trick zu machen sein. Sie musste zu stärkeren Mitteln greifen, zum Stärksten, das ihr zur Verfügung stand, zu Bastians heimlichsten Wünschen. Sie setzte sich neben ihn und flüsterte ihm ins Ohr, »Wann, mein Herr und Meister, willst du zum Elfenbeinturm ziehen?« »Ich weiß es nicht. Was soll ich dort noch, wenn Mondenkind nicht da ist? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich jetzt noch soll. Du könntest hinziehen, um die kindliche Kaiserin dort zu erwarten?« Bastian wandte sich Xayide zu. »Glaubst du, sie wird zurückkommen?« Er musste seine Frage noch einmal dringender wiederholen, ehe Xayide zögernd antwortete. »Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie für immer Phantasien verlassen hat und dass du ihr Nachfolger bist, Herr und Meister.« Bastian richtete sich langsam auf. Er blickte in Xayides zweifarbige Augen, und es dauerte eine Weile, bis er ganz begriffen hatte, was sie ihm da sagte. »Ich?« stieß er hervor. Auf seinen Wangen zeigten sich rote Flecken. »Erschreckt dich dieser Gedanke so sehr? Sie hat dir das Zeichen ihrer Vollmacht gegeben. Sie hat dir ihr Reich überlassen. Du wirst nun der kindliche Kaiser sein, mein Herr und Meister, und es ist dein gutes Recht. Du hast Phantasien nicht nur gerettet, indem du kamst, du hast es doch erst geschaffen. Wir alle, auch ich selbst, sind nur deine Geschöpfe. Du bist der große Wissende. Warum erschreckt es dich nun, auch die Allmacht zu ergreifen, die dir doch nach allem gebührt?« Und während Bastians Augen mehr und mehr in einem kalten Fieber zu glänzen begannen, erzählte ihm Xayide von einem neuen Phantasien, von einer Welt, die bis in alle Einzelheiten nach Bastians Belieben zu gestalten war, in der er nach Willkür schaffen und vernichten konnte, in der es keine Schranken und Bedingungen mehr gab, wo jedes Geschöpf, ob gut oder böse, schön oder hässlich, töricht oder weise, einzig seinem Willen entsprungen war und er, erhaben und rätselhaft, über allem thronte und die Geschicke lenkte in ewigem Spiel.